Kundgabe 1368. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.4.1940. Und führe uns in der Versuchung. Vater unser. Und führe uns in der Versuchung. Ihr habt die Sünde jederzeit zu fürchten, denn sie umlauert euch stets und ständig. Und daher sollt ihr wachsam sein und des Gebetes nicht vergessen. Ihr sollt des Öfteren Gott anrufen, auf dass er euch schütze vor jeglicher Gefahr der Seele. Es ist des Feindes List und Tücke zu fürchten. Er schlängelt sich in jeder Form an das Erdenkind heran, um seinen Einfluss geltend zu machen. Und immer wird er die Sünde so gestalten, dass es den Menschen reizt und er alle guten Vorsätze vergisst. Und daher sollt ihr wachen und beten, wachsam sein, dass er euch nicht überliste, und beten um Kraft, ihm widerstehen zu können. Und so ihr zu Gott selbst eure Zuflucht nehmt, wird er euer Vertrauen lohnen und sich selbst zum Schutz bereit erklären. Und er wird verhindern, dass der Widersacher weiter sein Ränkespiel euch gegenüber ausführt. Und so der Wille des Menschen stark ist, wird er verlieren. Und dies veranlasst ihn zu erneutem Versuch unter anderer Flagge. Und darum spricht der Herr: Bittet mich um Hilfe, ich will sie euch angedeihen lassen. Schon der Gedanke, den ihr bittend zur Höhe sendet, wird um euch eine Mauer aufrichten, die nun der Feind nicht einreißen kann. Denn Gott lässt wohl dem Gegner die Freiheit, seine Macht zu gebrauchen, um dadurch auch den Willen des Menschen anzufachen zum Widerstand. Doch so der göttliche Heiland gleichfalls angerufen wird, um ein Menschenkind zu erretten, und so ihr also im Geist und in der Wahrheit eure Hände emporhebt, könnet ihr allzeit seiner Hilfe gewärtig sein. Denn er selbst hat euch gesagt, wie ihr beten sollt. Er wird euch stärken und Kraft geben zum Widerstand. Er wird aber auch die Versuchungen des Feindes von euch abwenden. Denn das ist des Vaters Wille, dass ihr das Gebet nützet, das er selbst euch gelehret hat. Es umfasset alle Bitten, die fast ausschließlich dem Seelenheil gelten. So ihr innig diese Bitten dem Vater im Himmel vortragt, wird er euch bedenken gemäß eurer Würdigkeit. Und also trachtet danach, der göttlichen Gnade würdig zu werden, auf dass sie auf euch überfließe und ihr also die Kraft aus Gott in Empfang nehmen könnt. Und es verheißet euch der Herr seine Hilfe. Daher nützet diese und danket dem Schöpfer des Himmels und der Erde für seine unendliche Liebe und Güte, die einen jeden Menschen betreut. Und es wird der Einfluss des Gegners immer geringer werden. Er wird des ständigen Kampfes müde werden und, so er keinen Erfolg merket, ablassen von euch. Also ihr werdet erlöset sein von allem Übel. Amen.